mir geht's nicht gut, mich drückt der Schuh, mein Bauch tut weh, mein Herz ist zu. Wohin ich seh, ist Dunkelheit, mir geht's nicht gut, ich hab ein Leid. Mir geht's nicht gut, ich steck im Loch, ich zittere noch vor Angst und Wut. Im Kopf da spür ich, wie sich's dreht, das ist nicht gut, dass es mir so geht. Mir ist so kalt,